Gedanke. Wirklichkeit. Realität ist zuweilen wie ein trockenes Stück Brot. Man muss davon eine ganze Zeit lang gekostet haben, um es wissen zu können, was das heißt.